Deutschlandfunk Interview. Sprechen kann man mit den Briten. Zugeständnisse bei den Grundprinzipien der EU hat Michel Barnier gestern bei uns im Deutschlandfunk ausgeschlossen. Heißt zum Beispiel, zum Binnenmarkt gehört die Personenfreizügigkeit oder dass EU-Außengrenzen geschützt werden müssen. Der Ball liegt für den EU-Chefunterhändler also weiterhin in London. Dort ist für kommenden Dienstag die nächste Abstimmungsrunde angekündigt. Den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag, neudeutsch Deal, hatte eine große Mehrheit der britischen Abgeordneten in der vorigen Woche abgelehnt. Sir John Redwood ist Abgeordneter der konservativen Partei im britischen Unterhaus, überzeugter Brexit-Befürworter, und er hat nur ein Ziel: so schnell wie möglich raus aus der EU. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, wie der Stillstand im britischen Parlament überwunden werden kann. Well, Parliament has very wisely legislated twice. It passed an Act of Parliament. Das Parlament hat zweimal sehr weise gesetzgeberisch entschieden. Einmal mit dem Parlamentsbeschluss, der EU mitzuteilen, dass wir die EU am 29. März 2019 verlassen werden, indem wir den Brief zu Artikel 50 des Vertrages verschickt haben. Und es hat das EU-Rückzugsgesetz beschlossen. Damit wird der Inhalt des Artikel 50-Briefes in unserem nationalen Recht bestätigt. Vom 29. März 2019 an hat die EU in unserer Gesetzgebung keinerlei Macht mehr über das Vereinigte Königreich. Wir werden endlich ein freies und unabhängiges Land sein, worauf ich mich freue. And we will be a free and independent country at last, and I look forward to that happening. If Parliament now... Wenn das Parlament nun seine Meinung ändern möchte und diese Veränderungen verschiebt oder abwandelt, dann wird es dabei Schwierigkeiten bekommen. Veränderungen oder Verschiebungen müssten mit der Europäischen Union abgesprochen werden. Und das wird sogar noch schwieriger. Die Labour-Partei möchte einen ungeregelten Ausstieg im Parlament verhindern. Steht damit fest, dass es ein Abkommen geben wird? There will be a deal. No, not at all. If Parliament passes... Überhaupt nicht. Wenn Parteien im Parlament beantragen, dass sie nicht ohne Abkommen ausscheiden wollen, steht ihnen das frei. Das ändert aber nicht die Gesetzeslage. Die ist durch zwei Parlamentsbeschlüsse vorgegeben, die ich gerade beschrieben habe. Das Einzige, was uns daran hindern könnte, am 29. März 2019 auszuscheiden, ist ein Widerruf oder eine Änderung des Gesetzes. And so the only thing that could stop us leaving on the 29th of March 2019 is repeal or amendment of the law. Die Premierministerin möchte ein Abkommen. Warum ist Großbritannien nicht in der Lage zu sagen, was es will? Not able to say what it wants. Well, Britain has said what it wants and the European Union doesn't want to grant it, and that is why, in my view, we will be leaving without an agreement. Großbritannien hat gesagt, was es will, aber die Europäische Union möchte das nicht gewähren. Und deshalb, das ist meine Sicht der Dinge, werden wir ohne ein Abkommen ausscheiden. Ich bin froh, dass wir ohne das Ausstiegsabkommen ausscheiden werden, weil es sich aus Sicht des Vereinigten Königreichs um ein sehr schlechtes Dokument handelt. Ich kann den Verhandlungsführern der Europäischen Union nur gratulieren. Sie haben alles in dieses Abkommen gepackt, was die EU irgendwie wollte. I congratulate the EU negotiators. I think they put everything into the withdrawal agreement that the EU could possibly want, but that makes it an extremely bad agreement for my country. Aber das macht daraus ein extrem schlechtes Abkommen für mein Land. Mein Land hat mehrheitlich dafür gestimmt, die Kontrolle über unser Geld, unsere Gesetze und unsere Grenzen zurückzubekommen. Und der Deal verhindert, dass es dazu kommen kann. Deshalb hat das Parlament gegen dieses Abkommen in der Tat mit sehr großer Mehrheit Einspruch erhoben. Which is why Parliament rightly vetoed that agreement by a very, very large majority indeed. Was genau ist an diesem Abkommen schlecht? Well, everything, the whole idea. Alles. Die Idee, dass wir uns für weitere 21 bis 45 Monate europäischer Rechtsprechung unterordnen müssen. Dass wir der Europäischen Union große Geldsummen zahlen müssen. Dass wir eine weitere und sehr lange Verhandlung darüber führen müssen, wie unsere künftigen Beziehungen aussehen könnten. Ich kann in diesem Abkommen überhaupt nichts Gutes erkennen. at all. Mr. Redwood, no deal means border posts and checks on the frontier. No deal bedeutet Grenzanlagen und Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland. Mit welchen Folgen? No, it doesn't at all. The United Kingdom government has rightly said. Nein, überhaupt nicht. Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat zu Recht gesagt, dass sie überhaupt keine Notwendigkeit sieht, neue Schranken zwischen Nordirland und der Republik zu errichten. Border between Northern Ireland and the Republic of Ireland. But the EU will ask to do so. Das wird aber die EU verlangen. Well, the EU will have to explain that to the people of the Republic of Ireland and Northern Ireland. The UK sees. Dann wird die EU das der Bevölkerung der Republik Irland und der von Nordirland erklären müssen. Das Vereinigte Königreich sieht das nicht so. Und wenn man bestehende Technologie nutzt, dann kann man damit grenzüberschreitenden Handel treiben, auch mit Abgaben, ohne Grenzanlagen, an denen Menschen Geld umrechnen. Without needing to have border posts and without having to have people in kiosks calculating sums of money at the border. But border control, as you said, Grenzkontrollen, das haben Sie doch eben gesagt, sind Teil von take back control, die Kontrolle zurückbekommen. Yes, indeed, and we will use our control to say we don't want an intrusive new border of barriers between Northern Ireland and the Republic of Ireland. Ja, und wir wollen unsere Kontrolle dazu nutzen, keine neuen aufdringlichen Grenzschranken zwischen Nordirland und der Republik Irland einzurichten. Es ist unser Recht, diese Entscheidung zu treffen. Und ich und andere haben es gründlich satt, wenn wir sehen, wie die Europäische Union versucht, daraus ein Problem zu machen, das unser Ausscheiden in einer vernünftigen und freundschaftlichen Art erschwert. Das ist kein wirkliches Problem. Es gibt überhaupt keinen Grund, neue strenge Kontrollen und Grenzvorrichtungen an dieser Grenze einzuführen. Und das sollten Sie verstehen. Absolutely no need to put new severe controls and border posts on that border, and you should understand that. Die EU sagt, diese Notwendigkeit besteht, und wir sollten daran erinnern, Großbritannien möchte die EU verlassen, nicht umgekehrt. Well, fine, but then the EU has to explain that to the people of the Republic of Ireland. Na prima, dann sollte die EU das der Bevölkerung in der Republik Irland erklären, die immer gesagt hat, dass sie keine Grenze möchte. Und wir als große Freunde der Republik Irland bestätigen das. Wir sagen, wir werden für keine Grenzschwierigkeiten sorgen. Confirming that, we're saying the UK isn't going to make the border difficult. Mark Carney, the governor of the Bank of England, der Gouverneur der Bank of England, hat bereits im vergangenen Jahr gesagt, dass britischen Haushalten etwa 900 Pfund weniger zur Verfügung stünden, als das der Fall wäre, bliebe Großbritannien in der EU. 900 Pfund weniger. Wofür? 900 pounds for what? Well, he's wrong. And Mark Carney, the Bank of England and the United Kingdom Treasury made a series of hopelessly wrong forecasts saying that we would. Er irrt sich. Mark Carney, die Bank of England und das britische Finanzministerium haben eine ganze Reihe hoffnungslos falscher Vorhersagen veröffentlicht. Sie haben gesagt, uns stünde eine Rezession und der Verlust von 500.000 Arbeitsplätzen bevor und das nur als Ergebnis der Brexit-Abstimmung, also in den ersten Jahren nach der Abstimmung. Wir wissen heute, dass das restlos falsch war. Ich rechne damit, dass wir außerhalb der Europäischen Union etwas besser dastehen werden als innerhalb. Meine eigene Prognose sieht einen Zuwachs von 1% des Bruttoinlandsproduktes in den nächsten Jahren voraus. Vorausgesetzt, wir verlassen die EU am 29. März 2019 ohne finanzielle Verpflichtungen. Puts the gain at least 1% of GDP over the next couple of years, assuming we leave with no financial obligations on the 29th of March 2019. So you would say the distinguished governor, der angesehene Gouverneur der Bank of England, liegt vollständig daneben? Yes, absolutely, and we know he has been. He's got to. Ja, absolut. Das wissen wir. Und er musste erklären, warum seine Prognosen 2016 so hoffnungslos falsch waren. Und meine waren richtig. Und ich wiederhole, wir werden etwas besser dastehen, wenn wir sauber aus der EU ausscheiden und ab dem 30. März dieses Jahres freundschaftlich mit Ihnen handeln werden unter den Bedingungen der Welthandelsorganisation. In a friendly way with you, under World Trade Organization terms from the 30th of March this year. The young people of Britain overwhelmingly don't want Brexit. Die weitaus meisten jungen Menschen in Großbritannien wollen den Brexit nicht und sie werden in die EU zurückkehren wollen. Ist der Brexit eine teure Zeitverschwendung? Is the Brexit an expensive waste of time? No, well, again, I don't agree with you. Quite a lot of young people. Ich stimme Ihnen auch dabei nicht zu. Viele junge Menschen haben sich an der Kampagne auf der Seite der Brexit-Befürworter beteiligt. In der Wahlkampfzentrale für den EU-Ausstieg waren sehr viele enthusiastische, sehr junge Leute, die meinen Enthusiasmus teilen, angesichts der Aussicht, ihr eigenes unabhängiges Land so rasch wie möglich zurückbekommen zu können. People who share my enthusiasm for having their own independent country back. As soon as possible. Warum sollte es jetzt, wo die Fakten auf dem Tisch liegen, kein zweites Referendum geben? No, I think there's no way that there will be a second referendum. I see no majority forming in Parliament. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Weg für ein zweites Referendum. Dafür sehe ich im Parlament keine Mehrheit. Es sei denn, die Opposition würde ihre Meinung ändern. Aber gegenwärtig unterstützen die Opposition und ihr Vorsitzender ein zweites Referendum nicht. Ein zweites Referendum könnte vor unserem Austritt am 29. März nicht durchgeführt werden. Insofern wäre die Fragestellung etwas schwierig. Die Mehrheit, die für den Austritt gestimmt hat, würde die Vorstellung sehr übel nehmen, dass sie ihre Absicht ändern sollte und zu dumm gewesen wäre, bei der ersten Abstimmung richtig zu entscheiden. Ich glaube, ein zweites Referendum ergäbe eine größere Mehrheit für den Austritt. Aber dazu wird es nicht kommen, denn ich glaube nicht, dass es genug Abgeordnete gibt, die dumm genug wären, ein zweites Referendum zu wollen. And any second referendum, I think, would probably have a bigger majority for Leave, but I don't think there's going to be one, because I do not believe there are sufficient members of Parliament stupid enough to want a second referendum. Käme es doch dazu, hieße das, der britischen Bevölkerung die Kontrolle zurückzugeben. War es nicht genau das, was die Brexit-Befürworter gefordert haben? Isn't that exactly what the Brexiteers wanted? Yes, we want control and we voted for control. Ja, wir wollen die Kontrollen und haben dafür gestimmt. Und wir sagen dem Parlament, ihr habt uns versprochen, uns die Kontrolle zurückzugeben. Also müsst ihr jetzt liefern. Die Öffentlichkeit hat vom Parlament die Nase voll. 2 Jahre und 7 Monate sind für viele Menschen viel zu lang. Wir haben uns im Sommer 2016 für ein Ausscheiden entschieden. Das müsste längst über die Bühne gegangen sein. Eine große Mehrheit der Öffentlichkeit besteht darauf, dass wir im März 2019 aussteigen. Sie haben gründlich die Nase voll von diesen Leuten, die mit der EU zusammenarbeiten, um den Brexit, für den wir gestimmt haben, zum Erliegen zu bringen oder zu verschieben. They are completely fed up with all these people working with the EU to try and disrupt or delay Brexit that we voted for. Sir John Redwood, Abgeordneter der konservativen Partei im britischen Unterhaus. Das Gespräch können Sie nachlesen oder abermals hören auf deutschlandfunk.de oder als Podcast wahlweise mit Übersetzung oder im Original.